Klangfassade. Eine Zusammenfassung von Aufnahmen, die ich aus meinem Fenster heraus gemacht habe. Im Hinterhof ist eine Ansammlung von Gärten mit einem großen Baum in der Mitte. Die Aufnahmen sind zu verschiedenen Tageszeiten, die letzte um 3:30 Uhr morgens, entstanden.